Kundgabe 4758. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.10.1949. Wiederverkörperung. Lichtwesen. Mission. Ich werde euch niemals dem Irrtum preisgeben, so ihr nach der Wahrheit verlangt. Und wo es euch an der rechten Erkenntnis mangelt, wo ihr euch eine falsche Vorstellung macht, dort kläre ich selbst euch auf, weil ich nicht will, dass euer Denken falsch ist. Ihr wandelt zwar nur kurze Zeit als Mensch auf dieser Erde, doch es ist diese Zeit nicht zu kurz bemessen, um selig werden zu können. Ihr könnet während eures Erdenlebens das Wesen völlig wandeln. Ihr könnet die Ich-Liebe, die zu Beginn des Erdenlebens stark in euch entwickelt ist, völlig ablegen und in uneigennützige Nächstenliebe umwandeln. Und ihr erreichet dadurch einen Reifezustand, der euch ein Eingehen in die Sphären des Lichtes gestattet, so dass ihr also selig seid. Doch der Grad der Seligkeit im geistigen Reich ist sehr verschieden, je nach der Beschaffenheit der Seele, in welchem Maß sie aufnahmefähig ist für die Lichtstrahlungen, die sie unmittelbar berühren, die von mir ihren Ausgang nehmen und also meine Gegenwart bedingen, was so nach Zusammenschluss mit mir bedeutet, der nur stattfinden kann mit einem Wesen, das sich zur Liebe gestaltet hat. Also wird der Grad der Liebe auch den Grad der Seligkeit bestimmen. Der Mensch kann noch auf Erden sehr wohl diesen Liebegrad erreichen und als mein rechtes Kind von dieser Erde scheiden. Dann ist unbegrenzte Seligkeit sein Los. Er kann aber auch es nicht zu dieser Vollendung bringen und doch durch Liebeswirken auf Erden seine Seele lichtempfänglich machen. Er hat also dann die Erdenlebensprobe bestanden, indem sein Wille sich mir zuwandte, was er durch Liebeswirken mir bewiesen hat. Das Lichtreich nimmt nun seine Seele auf, wo sie sich nun weiter zur Höhe entwickeln kann, doch niemals den Grad erreichen wird, den ein auf Erden ernstlich nach Vollkommenheit strebender Mensch erreichen kann. Weil dessen Seele von mir ergriffen wird und meine Lichtstrahlung keinen Widerstand mehr findet, weil die Seele durch die Liebe kristallisiert ist und mein Licht sie nun durchstrahlen kann, voll und ganz. Und nun werdet ihr es verstehen, dass dieser Grad der Seligkeit eben nur ein Erdenleben zur Voraussetzung haben kann, ansonsten der Verdienst verringert wäre, also auch der Lohn geschmälert werden müsste. Ihr werdet verstehen, dass der Zusammenschluss mit mir auf Erden schon gefunden werden muss, in völlig freiem Willen und unter Aufbietung aller Kraft, und dass eben diese Seligkeit die Gegengabe ist für die restlose Hingabe an mich, die auch ich mit meiner ungeteilten Liebe entlohne. Und es geht daraus hervor, dass es ein Akt der Ungerechtigkeit von mir wäre, wenn ich den gleichen Lohn auch den Seelen zuwende, die das Erdenleben nicht in gleicher Weise ausnützten. Es stehen jedem Menschen gleich viel Ausreifungsmöglichkeiten zu. Es stehen ihm alle Hilfsmittel zu Gebote. Er kann Gnaden anfordern, beziehungsweise Nutzen in jedem Maß. Und bei rechter Nützung seines Willens kann jeder Mensch das Ziel erreichen, vollkommen zu werden. Weil nur ein Gestalten zur Liebe verlangt wird und Liebe jeder Mensch üben kann, wenn er nur will. Ich verlange wahrlich von euch Menschen nichts Unerfüllbares, weil euch ja eins zu Gebote steht, die Hilfe durch Jesus Christus, die darin besteht, dass der recht gerichtete Wille die Stärkung erfährt, um in die Tat umgesetzt werden zu können. Ihr Menschen könnt alle selig werden, wenn ihr es nur wollt. Folglich muss der recht gerichtete Wille entsprechend gelohnt werden. Es muss die Seele anders bedacht werden im geistigen Reich als eine solche, die nachlässig war im Erdenleben in der Selbsterziehung, die es wenig ernst nahm im Streben nach Vollkommenheit. Und es muss eine solche Seele verständlicherweise in einem anderen Lichtgrad stehen, wenngleich auch sie selig genannt werden kann, weil sie sich aus der Finsternis aus dem Zustand völliger Unkenntnis emporgeschwungen hat, weil sie zur Lichtempfängerin geworden ist, wenn auch in schwächerem Maße. Es kann die Seele steigen im geistigen Reich zu immer größerer Seligkeit, denn die Lichtstrahlungen, die sie unausgesetzt empfängt, erhöhen ihren Lichtgrad, und so erklärt sich daraus, dass eine Rückverkörperung auf die Erde zum Zwecke des Ausreifens unnötig und auch zwecklos wäre, insofern, als dass der Seele die Rückerinnerung genommen werden muss und wieder nur der freie Wille entscheidend wäre, der sich genauso gut nach unten wenden könnte und dann der schon erreichte Lichtgrad gefährdet ist. Wohingegen im geistigen Reich die Seele behält, was sie einmal besitzt und sie damit arbeiten kann mit sicherstem Erfolg. Es ist die Rückkehr eines Lichtwesens auf die Erde zum Zwecke einer Mission ein Akt größter Liebe und Barmherzigkeit, weil das Leben im Fleisch jeder frei gewordenen Seele unerträglich dünkt, so wie sie nur einen Schimmer von Erkenntnis besitzt. Ein Wesen, das so unvollkommen die Erde verlässt, dass es in tiefster Dunkelheit ist, befindet sich wohl in Erdennähe, doch zumeist unbewusst seines verlorenen Leibeslebens. Sein Verlangen nach materiellen Gütern der Erde ist riesengroß. Doch ein solches Wesen wieder auf die Erde zurückversetzen, wäre wahrlich weder weise noch liebevoll. Denn sein Wille würde niemals eine Höherentwicklung anstreben, weil die Gier nach der Materie überwunden werden muss, was auf Erden weit schwerer ist als im geistigen Reich, wo das Wesen die Unwirklichkeit der Materie erkennen kann und ein Lösen davon schon den Beginn des Aufstiegs zur Höhe bedeutet. Ein Wesen mit einem schwachen Schimmer der Erkenntnis fühlt sich in seinem geistigen Zustand überaus wohl und verlangt nimmermehr nach der Fessel des Erdenlebens zurück. Einen schwachen Schimmer der Erkenntnis haben aber heißt, ein geringes Wissen zu besitzen, das der Wahrheit entspricht. Und dieser Besitz schon macht das Wesen selig, weil es mit seinem geistigen Reichtum arbeiten kann. Also die Liebe treibt es, von seinem Besitz abzugeben an die Seelen, die in Not sind. Jedes Liebeswerk aber erhöht den Lichtzustrom. Es vermehrt das Wissen und erhöht die Seligkeit. Ein solches Wesen gibt nimmermehr den freien geistigen Zustand auf, um zur Erde zurückzukehren, da es erkennt, dass es im geistigen Reich aufwärts steigen kann und seine Tätigkeit benötigt wird. Verkörpert sich dagegen ein Lichtwesen auf der Erde, so ist dies ein Akt größter Liebe und Barmherzigkeit, wozu schon ein hoher Liebegrad gehört, denn es gilt eine Hilfeleistung für die Irrenden und in größter Finsternis wandelnden Menschen, die eine ungewöhnliche Hilfe benötigen, um nicht abzusinken in die Tiefe. Eine solche Rückversetzung kann dem Lichtwesen die Gotteskindschaft eintragen, den höchsten Grad der Vollkommenheit, der aber nur im Erdenleben gewonnen werden kann. Denn die Seele geht den gleichen Weg im Fleisch mit allen Anfechtungen von Seiten der Finsternis. Sie hat keinerlei Vergünstigungen ihrer zuvorigen Reife wegen, nur ist ein völliges Absinken zur Tiefe unmöglich, weil sie im Schutz der geistigen, vollkommenen Seelen steht, die ihr wohl helfen, aber dennoch nicht ihren Willen zwingen. Sie muss als Mensch ringen und kämpfen und ist ohne jegliche Rückerinnerung. Sie muss ein Liebeleben führen, um nun den Mitmenschen als Führer zu dienen. Das Erdenlos solcher Seele wird weit schwerer sein, doch sie erreicht das Ziel, weil Liebe sie zu ihrem Erdengang bewog und die Liebe eine Kraft ist, die alles besiegt, die alles erreicht, und da sie den Zusammenschluss mit der ewigen Liebe selbst bedeutet, auch immer bei mir Unterstützung finden wird. Amen.